Приглашение. Einladung. Gesundheitliche горничная. Herr Kahle, das Zimmermädchen. Где я могу позвонить? Wo kann ich telefonieren? Разве у вас нет телефона? Haben Sie kein Telefon? Есть, но он поврежден. Doch, aber es ist gestört. Вам придется спуститься вниз. Sie müssen runtergehen. Там есть телефонная будка. Da gibt's eine Telefonzelle. Можно телефонную книгу? Kann ich ein Telefonbuch haben? Здесь нет. Hier gibt's keins.